Deutschlandfunk. Deutschland heute. Köln im Ausnahmezustand, so lautete eine typische Überschrift im September vergangenen Jahres. Damals war niemand Geringeres als Recep Erdogan, der türkische Präsident, zu Gast in der Domstadt. Anlass war die offizielle Einweihung der Zentralmoschee des türkisch-islamischen Verbands DİTİB. Und am Verband selbst wurde damals besonders viel Kritik geübt, wegen des Erdogan-Auftritts und weil es praktisch eine geschlossene Veranstaltung war. Jetzt gerät DİTİB wieder in den Fokus. Es geht um eine Konferenz zur Zukunft des Islam, die in Köln bei der DİTİB neulich stattfand, mit problematischen Gästen, wie Kritiker anmerken. Moritz Küpper beobachtet das Thema für uns. Von welchen Gästen, Herr Küpper, ist da die Rede? Nun, problematisch gesehen werden eben Personen, mutmaßlich führende Vertreter der europäischen Muslimbrüder und deren Umfeld, die eben an dieser Konferenz teilgenommen haben sollen. Nach Informationen des Kölner Stadtanzeigers oder diese Zeitung war es, die zuerst über dieses Treffen in der vergangenen Woche berichtet hat. Da gab es etwa 100 Personen aus 17 Ländern, die an dieser Islamkonferenz unter dem Titel Die Zukunft der Muslime in Europa teilgenommen haben. Darunter eben diese mutmaßlich führenden Vertreter der europäischen Muslimbrüder. Und das ist natürlich aus Sicht der Behörden hierzulande, aber auch aus Sicht der Stadt Köln problematisch, zumal, Sie haben es ja auch schon angedeutet, das Verhältnis zwischen DİTİB und eben der Stadt nach dieser großen Eröffnungszeremonie im vergangenen Jahr ohnehin als belastet gilt. Bei DİTİB dagegen hat man selbst angekündigt, dass dieses Treffen ja der europäischen Muslime künftig alle 2 Jahre stattfinden soll. Und warum gelten die Muslimbrüder zum Beispiel in Deutschland als problematisch? Nun, diese Bewegung wird hierzulande von den Behörden beobachtet. Sie gilt als radikal-islamische Vereinigung, die jeweils versucht, die Regierung ihrer jeweiligen Heimatstaaten abzulösen und einen islamistischen Gottesstaat auf Grundlage der Scharia zu richten. Laut Bundesamt für Verfassungsschutz ist die ebenfalls in Köln ansässige islamische Gemeinschaft in Deutschland, IGD, die wichtigste Organisation von Anhängern der Muslimbruderschaft. Bei öffentlichen Auftritten würden Bekenntnisse zu den Muslimbrüdern und verfassungsfeindliche Äußerungen zwar vermieden, allerdings sind die Aktivitäten wohl eindeutig und fördern laut Bundesamt für Verfassungsschutz eine ablehnende Haltung gegenüber westlichen Werten und fördern eine Distanz zur Demokratie. Eine Sprecherin des NRW-Innenministeriums hier hat gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bestätigt, dass der Verfassungsschutz diese beiden Personen, die da teilgenommen haben, eben dem Spektrum der Muslimbruderschaft zurechnet. Sie sagte weiter, es sei bedenklich, dass die in der jüngeren Vergangenheit durch türkisch-nationalistische Aktivitäten in die Kritik geratene DİTİB sich eben gegenüber der islamistischen Muslimbrüderschaft nicht abgrenzt, sondern offensichtlich Beziehungen zu Personen aus diesem Spektrum pflegt. Ja, und eben dieser Kritikpunkt, die geschlossene Veranstaltung jetzt auch wieder. Wenn man da drauf schaut, gibt es sozusagen eine handfeste Verpflichtung, wonach die DİTİB hätte die Gäste publik machen müssen im Vorhinein? Nein, also das ist mir nicht bekannt und das kann man wahrscheinlich auch nicht so sagen. Allerdings sprechen wir ja hier von einem massiven Vertrauensverlust, von einem massiven gestörten Verhältnis eben zwischen der DİTİB, der rund 900 Moscheegemeinden in Deutschland unterstehen, und beispielsweise der Stadt Köln, wo diese große Zentralmoschee ja beheimatet ist. Das gipfelte ja eben alles in dieser Eröffnungszeremonie im vergangenen Jahr durch Recep Tayyip Erdogan und eben nicht, wie ursprünglich avisiert, durch den deutschen Bundespräsidenten. Damals hat ja kein Vertreter der Stadt Köln dort gesprochen, kein Vertreter des Landes. All diese Einrichtungen und Personen sind doch arg brüskiert worden. Das hatte schon etwas von einem türkischen Staatsakt hier auf deutschem Boden. Und im Nachgang dazu hat es dann Gespräche gegeben zwischen allen Seiten. Denn man muss ja hierzulande klarkommen, miteinander auskommen. Und so, wie das beispielsweise auch Oberbürgermeisterin von Köln, Henriette Reker, gestern Abend dargestellt hat beim traditionellen Dreikönigsempfang dieser Stadt, hat es eben von der Seite der DİTİB Beteuerung gegeben, man wolle aufeinander zugehen, man wolle dieses Verhältnis verbessern. Und ja, also Henriette Reker, aber eben auch andere Stadtvertreter, die sich für diese Moschee eingesetzt haben, wussten von diesem Kongress nichts, wussten nicht, wer dort teilnimmt, was dort passiert, obwohl das den handelnden Personen bei dem jeweiligen Gespräch schon klar gewesen sein muss. So ein Kongress stampft man ja nicht in 1-2 Tagen aus dem Boden. Von daher kann man schon verstehen, dass sich diese Kritik nun weiter ausweitet. Reker sagte gestern, Radikalismus hat in Köln keinen Platz. Wer in Köln seinen Sitz hat und haben will, muss sich zu den Kölner Werten von Demokratie, Freiheit, Vielfalt und Toleranz bekennen und aktiv unterstützen. Und dazu passt eben so eine geheim gehaltene Teilnehmerliste schwer. Und was sagt DİTİB selbst jetzt zu dieser neuen Kritik? Dort weist man den Vorwurf zurück. Für uns war die DITIB heute nicht zu erreichen. Es ist auch immer schwer, mit dieser Einrichtung zu kommunizieren. Das habe ich in der Vergangenheit immer schon wieder erlebt. Aber man weigerte sich erstens, die Liste der Gäste offen zu legen. Zweitens verteidigte man sich gegenüber der deutschen Presseagentur über diese Teilnahme der mutmaßlichen Muslimbrüder-Funktionäre, sagte, bei einem innerislamischen Dialog mit rund 100 Gästen müsse man die Anwesenheit zweier solcher Vertreter in die Verhältnismäßigkeit setzen. Und drittens, das finde ich ganz interessant, in einer anderen Pressemitteilung betonte man aber nochmal, dass man die Verbindung zur umstrittenen Diyanet, das ist die Religionsbehörde, die so etwas wie das Sprachrohr für Präsident Erdogan ist, dass man diese Verbindung weiterhin eng und auch personell halten wolle. Ja, und Sie haben es ja angedeutet, das Vertrauen ist ja schon länger beschädigt und man wollte eigentlich daran arbeiten, dass es wieder aufgebaut wird. Also keine guten Vorzeichen wahrscheinlich jetzt für die Zusammenarbeit weiter, oder? Mit der deutschen Politik. Nein. Nee, das klingt alles andere als nach der gewünschten Normalisierung der Verhältnisse, erst recht eben auf der Ebene der Stadtgesellschaft, also dort, wo man eine Normalisierung braucht, wo diese tagtäglich gelebt werden soll. Dieses Verhältnis scheint mir für die nächsten Wochen, Monate, wenn nicht sogar Jahren, weiterhin eher von Lippenbekenntnissen geprägt und nicht von Vertrauen oder gar Zusammenarbeit. Unser NRW-Landeskorrespondent Moritz Küpper, vielen Dank.